Das rote Licht da oben im zweiten Stock ist schon seit Wochen aus. Oft, wenn wir gegenüber im Café saßen, war es uns Anlass zu verschiedenen Vermutungen und Andeutungen, die jedoch unsere eigentlichen Gedanken verbargen. Nämlich, dass wir längst einen Traum von diesem Ort hatten. Nächtens immer wieder alleine dorthin zurückgekehrten. Angezogen von diesem Licht, das uns verborgenere Dinge zeigte. Kopfwendung hätte genügt, mir wäre das Licht aufgefallen, dass die halbe Nacht brennt. Mir schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite das dritte Haus rechts von meinem Haus. Dann hätte ich gleich gewusst. Dann hätte ich gleich gewusst.